In Frankfurt feierte der Soziologe, Philosoph und Kritiker Theodor Wiesengrund Adorno seinen 60. Geburtstag. Den publizistischen Tagesehrungen für den Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Frankfurter Universität fügte die Europäische Verlagsanstalt eine Festschrift mit Beiträgen hervorragender Gelehrter hinzu. Wir baten Professor Adorno zu einem Gespräch über das Fernsehen. Ausgangspunkt waren seine beiden Essays über das amerikanische Fernsehen, die kürzlich veröffentlicht wurden. Professor Adorno, in Ihren beiden Fernsehstudien aus den Eingriffen gehen Sie hart mit dem amerikanischen Fernsehen ins Gericht. Gilt Ihre Kritik mutatis mutandis auch dem deutschen Fernsehen? Der Tendenz nach sicherlich. Die Gefahr besteht auch bei uns. Ich erinnere dabei nur etwa an die Rolle der Familienserien und an einen bestimmten Typus des Humors, bei dem einen das Weinen ankommen kann. Ich möchte aber andererseits doch sagen, dass dadurch, dass bei uns das Fernsehen ja nicht wesentlich und unmittelbar von kommerziellen Interessen kontrolliert wird, die Möglichkeit zum anderen doch viel stärker ist. Und ich möchte vielleicht hinzufügen, um mich vor Missverständnissen zu schützen, dass ich nicht glaube, dass diese Gefahren im Medium des Fernsehens als solchem liegen, also dass nicht notwendigerweise das Fernsehen zu einer Verkehrung von Urbild und Abbild führen muss, sondern dass diese abscheuliche Verkehrung, die wir so viel beobachten können, selbst in gewissen gesellschaftlichen Bedingungen wurzelt. Das Fernsehen, so sagen Sie, gehöre ins umfassende Schema der Kulturindustrie. Die Tendenz der Kulturindustrie aber sei es, das Bewusstsein des Publikums von allen Seiten einzukreisen und einzufangen, also eine denkfeindliche Tendenz. Mit welcher Hoffnung, Herr Professor, bedienen Sie selbst sich von Zeit zu Zeit dieses Mediums? Mit der Hoffnung, diese Tendenz zu durchbrechen. Und ich glaube, das ist deshalb möglich, weil es sich ja bei dem bezeichneten Mangel wesentlich um ein gesellschaftliches und nicht um ein in dem Medium primär selbstgelegenes handelt. Ich darf vielleicht an zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung dabei erinnern. Ich war einmal eingeladen von dem Fernsehen des Südwestfunks in Baden-Baden teilzunehmen an einer Diskussion über Public Relations mit zwei prominenten Sprechern dieser Institution. Und ich habe, und ich glaube, es ging dabei alles sehr friedlich und elegant in der Form zu, unter unmittelbarer Anknüpfung an das, was die beiden sehr freundlichen Herren dabei vorbrachten, die Institution der Public Relations so analysiert, dass, wenn ich dem trauen darf, was man mir dann erzählt hat, wirklich die Kritik an dieser Institution ganz unmittelbar und drastisch fasslich geworden ist, wie es in Amerika, wo man ja die Public Relations für eine Art Gottgegebenheit hält, in dieser Weise nie möglich wäre. Oder ein zweites, ich habe einmal teilgenommen, übrigens zufällig auch in Baden-Baden, an einer Fernsehsendung bei Gelegenheit der Woche der Brüderlichkeit, wo man auf die ausgezeichnete Idee gekommen war, zur Frage des Antisemitismus Leute auf der Straße zu interviewen. Und es haben sich dabei auf den Fernsehschirm einige Gesichter verirrt, die so schreckenerregend waren wie das, was sie von sich gaben und die mehr als jede beschwichtigende Statistik beweisen konnten, bis zu welchem Maß das totalitäre und damit auch das antisemitische Potenzial immer noch unter uns gegenwärtig ist. Also ich würde sagen, solange solche Dinge möglich sind und solange ein kritischer Intellektueller auch die Chance hat, daran teilzunehmen, solange jedenfalls ist auch die Chance gegeben, die Tendenz des Fernsehens selbst in einem anderen Sinn zu wenden, als jenem, den ich vorhin etwas allgemein charakterisiert habe. Die Funktion des Fernsehens ist es also nicht in jedem Fall, die Wirklichkeit zu beschönigen und zu verschleiern und damit die Verhältnisse, wie sie nun einmal sind, zu zementieren, sondern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie in dem, was Sie gesagt haben, die Erklärung dafür, dass das Fernsehen in Deutschland gerade immer von den Gralshütern des Bestehenden angegriffen und denunziert wird? Ohne alle Frage. Es hat sich eben gezeigt, dass das Fernsehen deshalb, weil es, lassen Sie mich sagen, vom Establishment noch nicht so vollkommen unter Kontrolle gebracht ist wie anderswo, die Möglichkeit einer solchen selbstständigen Kritik in sich enthält. Und deshalb hat es sich verdächtig gemacht, auch in akuten politischen Krisensituationen verdächtig gemacht. Und deshalb geht gerade also von den Gralshütern diese Hetze gegen das Fernsehen aus. Aber ich würde denken, dass gerade diese Hetze ein Grund mehr ist, die Selbstständigkeit und Autonomie des Fernsehens zu stützen. Man kann also Ihrem Begriff der Verdoppelung durchaus eine positive Seite abgewinnen. Das Gewohnte, das Bestehende wird zwar gezeigt, wird zwar doppelt gezeigt, aber anders gezeigt gleichzeitig. Das heißt, es wird eine kritische Distanz geschaffen und die Dinge werden durchschaubar gemacht, nicht wahr? Diese Möglichkeit halte ich für durchaus gegeben. Sie ist allerdings durch den Tagesbetrieb und den ständigen Zwang, die Maschinerie zu füttern, wahrscheinlich etwas eingeschränkt, denn solche Verfremdungsmaßnahmen setzen ja die sorgfältigsten Überlegungen und die sorgfältigsten Montageverfahren herein. Ich möchte vor allem davor warnen, dass man glaubt, dass man, wenn man in die Wirklichkeit irgendwelche Intentionen einlegt, also sie schon mit Bedeutungen lädt, wenn man sie fotografiert, dass man da etwas Wesentliches ändern kann. Im Gegenteil, dann wird viel eher die Situation entstehen, in der der Zuschauer und Zuhörer die Absicht merkt und deshalb verstimmt wird, sondern es käme schon wirklich darauf an, mit einem Minimum an von der Fernsehapparatur willkürlich hinzugefügtem, sich der Sache selbst möglichst rein so zu überlassen, dass sie für sich spricht, so wie das unmenschliche Gesicht jener Frau, die man damals in Baden-Baden fotografiert hat und bei der die Kamera und die Sprache und was immer es sein mag, nichts hat hinzuzutun brauchen. Ich würde also so zusammenfassen, gerade die Möglichkeit, auf die Sie, Herr Clemens, anspielen, die wird sich dann am ehesten verwirklichen können, wenn man sich am tiefsten und am intentionslosesten dem Objekt selbst überlässt. Je mehr man das Objekt selber in der richtigen Weise sprechen lässt, umso mehr wird dabei von den subjektiven und kritischen Intentionen durchdringen, auf die es ja wohl also doch bei dem Fernsehen, soweit es die empirische Realität wiedergibt, ankommt.